Gardiner, würden Sie die Dame nach Hause begleiten? Mit dem größten Vergnügen. Sie sind sehr, sehr nett. Oh. Bitte nicht. Wollen wir gehen? Sie hängte sich an meinen Arm. Nicht, dass sie etwas wog. Und sprach kein Wort. Vielleicht war ich ihr immer noch nicht geheuer. Vielleicht war es einfach die ungute Nacht. Und die war ungut. Die Stadt lag finster und verlassen, kaum Lichter, und die pessimistisch. Aus einer Fischbude trieb trauriger, unverkäuflicher Geruch heran. Die Salzluft war klebrig, die See schwieg. Aber wir kamen an, beim Haus der alten Dame. So, da wären wir. Kommen Sie einen Moment mit herein. Gerne, danke. Setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich doch. Danke,